Yeah, massiv. Von der Straße für die Straße. Yeah, von der Straße für die Straße. Yeah, yeah. Wer hat Bock auf den Straßenkampf? Jeder, der mich disst, bekommt ne Waffe in den Arsch gerammt. War vor 2 Jahren mit Dennis cool, gab ihm Props, denn zu dieser Zeit war alles cool. Ich wollte mit ihm einen Track machen, wegen Baron Crime wollte er nicht auf meine Platte. Aber heute ist die Gegenwart. Ich bin ein Ghetto-Star, der darauf hört, was seine Gegend sagt. Ich hab einen langen Bart, kurz nach Ramadan. Jeder will mich stressen, aber ich will nur nach Mekka fahren. Es gibt Gerüchte, dass ich Schutzgeld bezahle. Bin der einzig Wahre, der kein Schutzgeld bezahlt. Auf meinen Schultern ist eine Tonnenlast. Muss beweisen, dass ich aus dem Gramm eine Tonne mach. Jeder bettelt, wenn die Sonne lacht. Ich bettle erst, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Yeah. Ihr seid gar nicht kreativ, brüstet euch mit Berlin. Mir egal ob Harlem oder Queens. Yeah. Ich entjungfer den Deutschrap. Yeah. Zeigt mir einen Asylant, der noch härter Deutschrap. Yeah. Ich bin viel zu talentiert. Dank Allah für mein Glück, hab mich oben etabliert. Yeah. Mann, ich steh keinen Kindergarten. Ich baue einen Stacheldraht um den hasserfüllten Kindergarten. Yeah. Ihr könnt wie Kinder auf die Mama warten. Aber nicht auf mich, nein. Mann, ihr disst mich vom Kinderwagen. Ihr steckt alle in der Pubertät. Ohne Stimmbruch, selbst ein Teddybär ist zu bequem. Yeah. Ihr könnt provozieren und weitergehen. Doch ich sorg dafür, dass mehr als nur die Erde bebt. Yeah. Ich bin ein Mann, dank Allah für mein Glück. Lügen ist haram, stolze Männer lügen nicht. Es ist fuck klar, ich bin kein Berliner. Bin aus dem Dorf, Netzwerk Al-Qaida. Yeah. Ich und Mama haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wedding 65, komm, wer will mich holen? Jeder droht, ich soll raus aus Berlin. Mann, ich sterb als Shahid und entkläre mein Magazin. Anna Arabe, 0 Cent Schutzgeld. Ich halte die Stellung, Mann, bis der erste Schuss fällt. Mein Blut ist rein, Mann, ich dank meinem Vater. Ich bring den Shit für Beirut und Gaza. Ja. Mann, ich bomb auf die Top 10. Yeah. Bin der PLO-Kanacke, der die Hits seinem Block schenkt. Bin ne Konkurrenz für alle Rapper. Konkurriere mit mir selbst, denn ich bin um Klassen besser. Hab die Stimme, die den Schall bricht. Schenk die Stimme meinem Volk. Komm, kämpf, wenn du ein Mann bist. Ohne Label hab ich alles geschafft. Ohne Management hab ich die Rekorde geknackt. Welches Label bietet mehr? Jedes Label will mich haben, doch ich geb mich nicht her. Nein, hab versprochen, dass ich Mädchen bluten lasse. 150.000 Bar fließen jetzt in Mamas Kasse. MAS gleicht einer Druckwelle. Mit 1000 Dezibel spreng ich alle Trommelfälle. Yeah. Schau, der Prototyp ist wieder da. Ich schwipp den Fahroshop, ich mach den Kurden ihre Träume wahr. Es gibt möchte gern harte Rapper. Krasses Image, fetter Deal. Doch ich kenn die Straßen besser. Yeah. Liefer nicht nur harte Lyrics ab. Ich hab nen Körperbau, der noch nicht mal in den Hammer passt. Yeah. Rein rechnerisch bin ich meilenweit entfernt. Hall of Fame, dieser Braune, der sich nie beschwert. Dein Knie knackt, deine Schädeldecke bricht. Bin der Käfigkampfverprobte, der im Notfall auch sticht. Ich bin gelangweilt, guck, ich mach ein Drive-By. 99 Oberkörper, eine Kugel Standbein. Ich mach ein Ghetto-Lied, Part 2, Part 3, Part 4. Mir ist egal, was danach passiert. Kindergarten-Rapper lassen kleine Kugel schreien. Ich mach Rap für mein Asylantenheim. Eure Ketten rosten, doch ihr habt kein Kassenbon. Sterling Silver ist bei eBay nur Verarschung, Pong. Leider seid ihr nur ein Dipset abklatscht. Lohnt ihr bis zum Knie unterm Auge ein Pflaster. Jeder macht jetzt auf Nelly Style. Ich fick die USA, indem ich diesen Pott in die Enge treib. Euer Titel, rechte, linke Hand Gottes, das ist Haram. Ihr werdet alle verspottet. Ihr könnt reden, wie ihr wollt, ficken, wen ihr wollt. Mein Album Nummer 2 geht auf Platten, nicht auf Gold. Jeder bietet mir eine Menge Geld, ganz legal. Für die Majors bin ich erste Wahl. Yeah. Session Nummer 1, Re-Release. Minus 7 Feature. Die befinden sich in der zweiten Liga. Yeah. Allerhöchste Güteklasse. MAS voller Stil. Hebt sich ab von der Billigmasse. Bang auf jeden, der im Wege steht. Bin ein Waffenlieferant, dieser Waffenficker von der Strich. Sammy macht das alles cool und relax. Sklavenhändlerei, sie wischen Sammy seine Wichse weg. Man nur denkt, er ist eisenhart. Pumpe 1 Kilo Blei in deinen arschgefickten Mega-Arsch. Snagas Vater ist ein Bergbau-Fetischist. Ich bin der, der 80% aller Schalker-Mütter kriegt. Haltet euch zurück, wenn ich in eure Stadt komm. Wie ein Bombenteppich, eure komplette Stadt bombt. Ich versteige euch bei Mighty Weenie. Der Gewinner ist der, der als erstes einen Fuffi cheatet. Guck, sie machen Blair und Yeah. Wenn's drauf ankommt, komm ich mit mit nem abgesägten Jagdgewehr. Yeah. Mann, der Nigger hat voll Eier am Sack. Nennt sein Album Inshallah, obwohl er zwei Kreuze hat. Ich mach alles, was ich machen kann. Ich disse jeden, der mich disst, aber keinen, der nicht dissen kann. Nein. Es könnte sein, dass er neidisch ist. Ich bin ein Muslim, der mit dem Glauben alle Herzen trifft. Ich habe jede Gegend hinter mir. Es kommen 1000 Araber, falls mir morgen was passiert. Mann, bis heute hat sich keiner getraut. Mann gegen Mann, mein Stolz, meine Faust. Jeder kennt diesen Araber in Handschellen. Sogar mit den Handschellen überfall ich Tankstellen. Jeder ist mein Feind, keiner gönnt mir den Erfolg. Bin der erste Platin-Rapper, jede Single geht auf Gold. Selbst auf Glocken geh ich weiterhin auf Tour. Mich live zu sehen, ist wie Tupac Shakur. Scheiß auf Chronic, Illmatic oder Blueprint. Bin ein deutscher Rapper, der das Ghetto in die Schuhe bringt. Vor knapp einem Jahr war ich nur ein Asylant. Heute bin ich der mit dem Goldbarren auf ner Bank. 100 Backups kommen nicht auf meine Stimme. Ich connecte mit der Game und überstimme seine Stimme. Bau mir eine Festung, denke mir Inshallah. Wird der Traum wahr, massiv macht der Traum wahr. Was wollt ihr machen, live and die in Berlin? Alle Augen sind auf mich, meine Waffe zielt auf ihn. Yeah, Berlin, hört ganz genau zu. Okay, Mann, ich hab's schon 100 Mal gesagt, aber ich sag euch's noch einmal. Ich bin kein Berliner. Ich habe nie behauptet, ich wäre ein Berliner. Aber ist ja egal, ich mach diesen Shit nur für euch, für meine Landsleute und jeden, der an mich glaubt. Ich bin von der Straße, für die Straße, Ana Arabi Habibi. Ich mach es so lang weiter, bis mein Herz nicht mehr schlägt. Keiner kann mir drohen, eure Morddrohungen, oder ich soll raus aus Berlin. Ich hab meine Mutter, mein Vater mit hierher gebracht. Keiner kriegt mich raus. Mein Stolz ist wie ein Berg. Mein Stolz ist eine Festung, Habibi. Ich hab meine Familie, ich hab meine Brüder. Was ist los mit euch? Ich stehe hier ganz allein, ohne Label, ohne Vertrag. Ich hab alles alleine gemacht. Ich hab alles alleine geschafft, Habibi. Ich selbst bekomm Gänsehaut, wenn ich meine Lieder höre. Wer will mich wegkriegen? Wer? Keiner. Und wenn, dann müsst ihr mich töten. Aber wenn ihr mich tötet, hab ich hinter mir 100 Brüder, wofür mich sterben. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Ich lieb euch alle. Wedding, Kreuzberg, Neukölln, Spandau, Charlottenburg, Schöneberg, Moabit. Ich lieb euch alle. Anna Falastine. Bis ans Ende meiner Tage. Und wer mich stoppen will, bekommt es mit mir selbst zu tun. Weil ich stehe meinen Mann. Wenn ich irgendein Problem habe, dann gehe ich hin. Frag jeden, ich stehe meinen Mann. Jedes Label will mich, jedes Label. Sag mir ein Label, das mich nicht will. Ein Label. Sag mir ein Label, das mich nicht will. Jedes Label, das mich nicht kriegt, ist doch nur böse und neidisch auf mich. Habibi, das ist für euch. 6 Minuten durchgerappt, nur für euch. Das ist die Wahrheit. Ich bin von keinem ein Fan. Ich war nur mit gewissen Leuten cool. Aber alles kann sich ändern. Und heutzutage stehe ich auf meinen eigenen Beinen. Und ich muss gucken, wie ich damit klarkomme. Und ab heute zählt nur das. Wer mir Stein in den Weg legt, dem lege ich einen kompletten Berg in den Weg. Ich bin's massiv, voller Steam, 1,84, 110 Kilo schwer. Ich trainiere jeden Tag hart, jeden Tag. Noch keiner, wallah. Ich schwör's meine Mutter, noch keiner hat mein Gesicht angefasst. Und wenn, dann würde ich's euch berichten, denn ich sage nur die Wahrheit. Nur die Wahrheit, ihr bekommt von mir nur die Wahrheit. Massiv. Ich mach weiter, solange mein Herz schlägt. Ein Mann, ein Wort.